Die Kunstausstellung Songfa zum Tag der Sonne wurde am 13. April im Internationalen Kulturhaus Pyongyang eröffnet. Ausgestellt sind mehr als 60 Kunstwerke, darunter koreanische Gemälde, Ölgemälde und Aquarellgemälde, die die alten Maler zum 105. Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung schufen.